Wild Gänse rauschen durch die Nacht mit schrillem Schrei nach Norden und steht im Fahrt, ab, ab, ab, ab. Die Welt ist voller Morden und steht im Fahrt, ab, ab, ab, ab. Die Welt ist voller Morden. Fahrt durch die Nacht, durch rote Welt, grau-weißiges Geschwader. Fahnenhelle zuckt und Schlachtruf gellt, bei Halt und Wucht der Hader. Fahnenhelle zuckt und Schlachtruf gellt, bei Halt und Wucht der Hader. Rausch zu, fahr zu, du graues Heer, rausch zu, fahr zu nach Norden. Fahrt ihr nach Süden übers Meer, was ist aus uns geworden? Fahrt ihr nach Süden übers Meer, was ist aus uns geworden? Wir sind wie ihr ein graues Heer und fahren in Kaisers Namen. Und fahren wir ohne Wiederkehr, singt uns im Herbst ein Amen. Und fahren wir ohne Wiederkehr, singt uns im Herbst ein Amen.